Ich bin weit geschwommen, noch weiter als der Tod. Hörte, wie sie sangen im Lecken Rettungsboot. 1013 Seelen verschollen auf hoher See. Ließ mich nicht befehlen, als ertrinkendes Karree. Into